Helden sterben nie vergebens. Kannst du ihren Sieg nicht melden? So entstehen neue Helden aus dem Opfer ihres Lebens. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Durch Eis und Schnee, mit Schützen, Panzern und auf LKW. Ein Sturm an Kiel oder auf eiserner Wacht, allen Feinden entgegen, mutig in die Schlacht. Weltkorn der Rock, Helm und Sturm gepäck, durch Antennen und Balkan im größten Dreck. In der Wüste um Berge, mit den Panzern und Grat, sprengten sie die Kessel in Steppe oder Stadt. Und schon wieder ist der Redfahrer und sein Ziel groß rollt durchs Land gegen die tapferste Armee, die treu an allen Fronten stammt. Redfahrer ist ein Lügner, er beschmutzt das Vaterland. Auf die Straßen, Kameraden, nationaler Widerstand. Sie kämpfen für uns bei Tag und Nacht, ewiger Ruhm für unser Wehrmacht. Sie kämpfen für uns in jeder Schlacht. Das wissen wir, egal ob Mannschaft oder Offizier. Heilige gibt es wohl in keinem Krieg, doch ihr kämpft es sauber bei Rückzug oder Sieg. Obwohl euch schon lange fremde Erde bedeckt, werden die Helden heute wieder geweckt. Von Luft die selber, erbärmlich und klein, müssen wir hören, ihr sollt Verbrecher sein. Und schon wieder hetzt der Redfahrer und ein Zirkus rollt durchs Land gegen die tapferste Armee, die treu an allen Fronten stand. Redfahrer ist ein Lügner, er beschmutzt das Vaterland. Auf die Straße, Kameraden, nationaler Widerstand. Sie kämpfen für uns bei Tag und Nacht, ewiger Ruhm, unsere Wehrmacht. Kämpfen für uns in jeder Schlacht.